Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Freunde, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute freie Themennacht. Ihr könnt sehr gerne anrufen, wenn ihr mit mir sprechen wollt oder diskutieren wollt, streiten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Meine erste Anruferin ist Marion und Marion ist 41. Guten Morgen, Marion. Hallo Domian. Hallo Marion, was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Mein Papa ist heute Morgen gestorben. Mhm. Ja. Er hatte... Ich bin jetzt auch aufgeregt, Entschuldigung. Ja, das ist aber völlig normal. Ist dein Vater, dein Papa plötzlich und unerwartet verstorben? Nein, es war absehbar. Er hatte Lungen- und Leberkrebs. Ah, das heißt, eine schwere Leidenszeit hatte er. Ja. Wie lange war er erkrankt? Knapp ein Jahr. Mhm. Und sein Zustand hat sich in den letzten Wochen sehr verschlechtert. Mhm. Und es wurde immer schlimmer. Und seit 2 Wochen lag er im Krankenhaus. Ja. Konnte dann zuletzt nichts mehr essen, keinen Schluck trinken. Mhm. Er hatte richtig Erstickungsanfälle. Und heute Morgen um 9 ist er dann verstorben. Und ich war Gott sei Dank bei ihm. Du warst bei ihm. Mhm. Das war dann ein Zufall, dass du gerade heute Nein, Morgen... Nein, es war kein Zufall. Weil ich habe Urlaub genommen und mein Chef war Gott sei Dank so tolerant und hat mir den Urlaub gegeben. Mhm. Ich war dann 14 Stunden am Tag im Krankenhaus, ja. Bin heute Morgen um 8 ins Krankenhaus. Ich habe dann schon gemerkt, dass er immer schlecht Luft bekommt, mhm. schlecht atmet und eine Stunde später ist er dann verstorben. Warst du alleine bei ihm? Ich war alleine. Wo ist deine Mutter? Meine Mutter ist zu Hause. Die ist zu Hause. Mhm. Ich muss allerdings dazu sagen, meine Eltern haben keine gute Ehe geführt. Ah ja. Meine Mutter hält sich auch aus allem raus. Muss jetzt sämtliche Formalitäten alleine regeln. Bist du Einzelkind? Ich habe noch einen Stiefbruder und eine Stiefschwester. Ich bin das gemeinsame Kind von meinen Eltern. Hm. Das heißt, die kümmern sich auch nicht sonderlich. Nein, mein Bruder lebt im Ausland. Ja. Und meine Schwester, die hält sich auch von allem raus. Und hat deine Mutter sich auch während der schweren Erkrankung sich ja. nicht sehr um den Vater gekümmert? Nein, überhaupt nicht. Also, und damit komme ich halt auch überhaupt nicht klar. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr, sehr gut. Wie hat er das denn aufgenommen, dass seine Frau sich gar nicht um ihn kümmert? Ganz schlecht. Er konnte es auch nicht verstehen, er war ratlos. Warum war die Ehe schlecht? Viele Streitigkeiten. Schon über Jahre? Über Jahre. Mhm. Aber gerade in so einer schlimmen Phase sollte man zusammenstehen. Finde ich auch, ja. Ja. Kannst du das deiner Mutter gar nicht verzeihen? Nein, kann ich überhaupt nicht. Hast du sie dann aus dem Krankenhaus angerufen und hast gesagt, dass der Papa tot ist? Nein. Sie war die Letzte, die das erfahren hat. Ich bin dann direkt persönlich zu ihr gefahren. Sie war auch sehr gefasst. Mhm. Kam dann mit Vorhaltungen. Vorhaltungen dir gegenüber? Ja. Mhm. Welcher Art? Ach, finanziell und... Ach so. Also Dinge, die man in dem Moment nur wirklich nicht hören möchte? Nein, überhaupt nicht. Aber ich weiß, ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Hast du Weil ich habe so gehandelt, wie mein Vater es auch wollte. Hast du den Eindruck, wenn es auch hart klingt, dass deine Mutter, ja, dass es deiner Mutter gar nicht so nahe geht, dass der Vater tot ist? Mhm. Ja. Richtig. Um nicht zu sagen, ihr ist es egal. Ja. Mhm. Mhm. War dein Papa noch bei Bewusstsein, als du dann heute Morgen zu ihm gekommen Nein. bist? Mhm. Gestern auch nicht mehr. Aber er hat immer gespürt, dass ich bei ihm war. Mhm. Also. Über was hast du als letztes mit ihm gesprochen? Ich habe ihn für alles gedankt, was er für mich getan hat. Mhm. Er war nicht nur ein Vater zu mir, er war alles für mich. Mhm. Und das hat er noch so ganz klar mitbekommen. Was weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Du sagst, heute Morgen ist er dann um 9 Uhr, sagst du, ist er gestorben. Mhm. War das dann ein friedliches Einschlafen oder hat er sich sehr gequält? Nein, er hat sich nicht gequält. Er bekam Morphiumspritzen. Er bekam zwar schlecht Luft, aber er hat sich nicht sehr gequält. Er ist dann friedlich eingeschlafen. Und der Moment, der war fürchterlich. Ja. Waren da noch andere Kranke auch in dem Zimmer? Nein, er war alleine. Du warst dann ganz alleine mit ihm? Ich war ganz alleine mit ihm im Zimmer. Als du gesehen hast, jetzt hat er seinen letzten Atemzug getan. Was hast du da empfunden und was hast du gemacht? Ich stand da unter Schock. Ich bin sofort rausgerannt zu der Krankenschwester. Die ist dann auch sofort gekommen. Und dann kam auch sofort ein Arzt, hat ihn abgehört. Und es war eindeutig. Und dann bin ich zusammengebrochen. Was heißt das genau? Ja, ich war ein paar Minuten, war ich völlig weg. Ach so. Und danach bist du dann noch bei deinem verstorbenen Vater in dem Zimmer geblieben? Eine Stunde. Alleine. Und es war nicht schlimm. War es sogar gut vielleicht? Ja. Ich konnte dann von ihm allein Abschied nehmen. Hast du nochmal dann mit ihm auch gesprochen? Auch richtig so laut gesprochen? Oder eher in Gedanken? Nein, ich habe mit ihm laut gesprochen. Laut gesprochen? Ja. Wie alt ist dein Papa geworden? 74. 74. Hatte er einen Wunsch, was jetzt geschehen soll, wenn er verstirbt? Wenn er verstorben sein wird? Mein Vater war ein sehr gläubiger Mensch. Ja. Und ich möchte für ihn eine würdevolle Beerdigung. Ein Wunsch. Das war eigentlich sein Wunsch. Eine würdevolle Beerdigung. Bitte? Dass es mir gut geht. Hat er sich dazu geäußert, ob er zum Beispiel verbrannt werden möchte oder eine konventionelle Bestattung haben möchte? Eine Erdbestattung. Erdbestattung. Ja. Ich war auch heute schon beim Bestatter. Und das alles alleine regeln. Wie ist dir dieser Weg vorgekommen, als du dann zum Bestatter gehen musstest, um das für deinen Vater, über deinen Vater zu regeln, die Angelegenheit? Wie war das für dich? Schrecklich. Wenn man das dann auch noch ganz alleine machen muss? Ja. Kann ich gar nicht in Worte fassen. Es ist ganz schlimm. Hast du denn mit deinem Vater, denn er war ja nun doch eine ganze Weile krank, ihm war klar, wie schwer krank er ist? Nein. Nein? Nein. War er immer, ja, 2 Tage zuvor, als er verstorben ist, sagte er, es wird wieder. Ach. Ja. Aber du wusstest es schon lange? Ja. Warum hast du mit ihm nicht darüber gesprochen? Ich habe mit ihm darüber gesprochen, aber er wollte es nie wahrhaben. Gut. Das war sein eigener Schutz. Dann muss man das auch akzeptieren, finde ich, ja. Aber ich kann von mir aus sagen, ich habe alles richtig gemacht. Das ist gut. Ich war immer bei ihm, ich war bei den Ärzten mit dabei. Hast dich um alles gekümmert? Um alles. Ja. Ja. Das was eigentlich die Aufgabe einer Frau ist. Ja, aber sei froh, dein Vater kann von großem Glück sprechen, dass er dich hat und dass du das dann für ihn gemacht hast und dass du an seiner Seite gestanden hast. Nun sagst du, es soll eine würdevolle Beerdigung werden. Ja. Aber auf dieser Beerdigung wird ja dann auch deine Mutter sein. Richtig, ja. Wie ist das für dich, wenn dann die Mutter da ist, wie du sie beschrieben hast vorhin? Ich werde sie nicht registrieren. Aber du wirst es dulden, dass sie kommt? Ja, natürlich. Muss ich ja. Ja. Ja. Dulden, ja. Ich werde es dulden, ja. Jetzt ist niemand in der Familie, mit dem du deine Trauer besprechen kannst. Niemand. Hast du denn einen Freund oder eine gute Freundin, mit der du sprechen kannst? Ich habe eine gute Freundin, ja, aber die befindet sich zurzeit im Urlaub. Ach, das heißt, du stehst ganz allein im Moment da. Das ist natürlich wirklich sehr schwierig. Sehr schwierig. Ja, denn man hat ja schon das Bedürfnis zu sprechen und das ist ja auch richtig und gesund auch und gut. Marion, ich möchte dir jetzt noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Da besteht auch etwas mehr Zeit als die wir hier in der Sendung haben. Und Er wird dir sicherlich auch noch ein paar Tipps geben können, was du darüber hinaus tun kannst, wenn du jetzt keinen Ansprechpartner hast. Ich finde es ganz, ganz rührend und toll, was du erzählt hast, dass du so für deinen Vater da warst und dass du alles gemacht hast. Das ist so wichtig, glaube ich, dass man hinterher das sagen kann, ich habe alles gemacht, was Mensch möglich war. Und dass er das gefühlt hat und er mit dem Glück gehen konnte, mit dem Glücksgefühl, meine Tochter liebt mich. Es tut mir sehr leid, dass dein Papa tot ist. Mir auch. Es ist für mich sehr schön, dass ich heute mit dir sprechen konnte. Ja. Weil du machst eine ganz, ganz tolle Sendung. Ich danke dir, Mario. Ja. Danke, Domian. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meinem Psychologen, dem Peter, angerufen. Und ihr habt dann viel Zeit im Hintergrund zu reden. Okay. Viel Kraft wünsche ich dir für die nächste Zeit. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit Tanja. Und Tanja ist 41. Guten Morgen, Tanja. Guten Morgen, Domian. Tanja, was geht's bei dir? Es geht um meinen älteren Sohn. Der lebt noch bei mir und der ist kriminell. Wie alt ist der Sohn? 23. 23 schon. Der ist kriminell. Was macht er denn? Er verkauft Sachen, die er gar nicht hat. Er findet auch immer dumme, will ich mal sagen, die darf auch kaufen. Er verkauft Sachen, die er nicht hat. Das heißt, er klaut die vorher? Nee, so kann man das nicht sagen. Er sagt im Forum, dass er irgendwas besitzt. Ach so. Was derjenige dann halt kauft. Und der schickt das Geld, aber er schickt es halt nicht weg. Aber das kann er nicht lange machen. Denn das macht er jetzt schon Jahre. Schon ein Jahr. Und die Leute... Jahre. Und die Leute fallen immer wieder auf ihn rein. Ja. Weißt du, kannst du das grob überschätzen, wie viel Geld er da schon auf diese Weise unterschlagen hat? Also ich weiß, dass er bei eBay Sachen eingestellt hatte vor Jahren. Also das waren bestimmt an die 7.000 Euro. Aber da wird man doch auf ihn aufmerksam, wenn er sowas macht. Gerade bei eBay. Für eBay hat er damals auch eine Gerichtsverhandlung hat's gegeben. Und er hat Sozialstunden bekommen. Und die Richterin sagte damals, er hätte eine Menge kriminelle Energie. Und da hat sie recht. Das heißt, es ist einmal bisher aufgeflogen? Und er Nein, es ist schon öfter aufgeflogen. Ach so. Es ist schon öfter. Manchmal natürlich nicht. Also wir haben vor Weihnachten den Fall gehabt, da hat er Dinge bei eBay verkauft über meinen Account. Das war auch okay. Ich wusste darüber Bescheid. Und dann ist ein Teil verkauft worden, aber derjenige hat das nicht bezahlt. Und dann kann man so einen Fall eröffnen. Und wenn der dann immer noch nicht bezahlt, dann schließt man den wieder und dann hat sich das erledigt. Ja, jetzt hat er das Teil dann anderweitig verkauft und dieser Mensch, der das über eBay verkauft hat, der schickte das Geld mit mal doch, obwohl sich das erledigt hatte. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, du darfst das jetzt nicht behalten, das Geld, das musst du zurückschicken. Ja. Er hat mir immer gesagt, es wäre kein Geld gekommen. Aber es war alles gelogen und es war doch gekommen und er hat es verpasst. Richtig. Für was gibt er das Geld aus? Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Wer lebt denn noch in dem Haushalt? Ich habe noch einen jüngeren Sohn, der ist 8. Ja. Und meine Mutter, die lebt hier mit im Haus, die wohnt unten. Und der Vater deines Sohnes oder der Söhne, wo ist der? Oder sind die geschieden. Geschieden. Sind die beiden Jungs von einem denselben Mann? Ja, richtig. Ja. Und der Vater kümmert sich gar nicht? Er hat immer ein schwieriges Verhältnis zu seinem älteren Sohn gehabt. Dadurch, dass das so schwierig war, habe ich immer gemeint, ich muss es wieder gut machen. Vielleicht zu sehr verwöhnt, zu viel durchgehen lassen. Ja. Aber das entschuldigt natürlich das Verhalten nicht, was er heutzutage macht. Natürlich nicht. Hat er denn zumindest seinen Schulabschluss? Nein. Nicht mal das? Er hat seinen Schulabschluss hingeworfen damals und... Er war auf der Hauptschule? Er war auf der Realschule. Und hat frühzeitig abgebrochen? Er ist dann zur Hauptschule gewechselt und da lief das echt super. Und ein halbes Jahr bevor er seinen Realschulabschluss hatte, hat er wieder alles hingeschmissen. Also auch keine Lehre dann danach gemacht? Er hat 2 Ausbildungen angefangen und abgebrochen. Ja. Dann ist er über eine Zeitungsanzeige nach Leipzig. Das war eine Druckerkolonne, das wusste ich aber vorher nicht. Da war er schon 18. Und da hat er dann damals, ist er gewechselt, ist nach Dresden gezogen Und hat da auch für so Telefonverträge verkauft an der Haustür. Mhm. Und hat damals das mit eBay gemacht. Die Sachen also bei eBay reingestellt, mhm. Fernseher und Laptops und Handys. Und hat die verkauft und dann ist das aufgeflogen. Das Konto wurde auch sofort dicht gemacht. Mhm. Und dann ist er wieder zurück nach Hause gekommen. Mhm. Wie weit wohntest du oder wohnst du weg von Dresden? Es waren so ungefähr 400 Kilometer. Ah ja, soweit. Mhm. Ja, mir hat er immer erzählt, dass er alles super, es läuft, alles toll. Und wenn er das sagt, dann ist es gerade schlecht. Ich gehe mir davon aus, du bist alleinerziehend, dass du dann auch noch arbeiten musst, um das Geld zu verdienen. Ich bin arbeitslos. Wir leben in einer Bedarfsgemeinschaft. Mhm. Und er war bis vor kurzem Trainer einer jungen Fußballgruppe, wo mein jüngerer Sohn auch spielt. Ja. Und da ist jetzt rausgekommen, dass er die Mannschaftskasse veruntreut hat. Das ist ja krass. Die Geld eingesammelt für Regenjacken. Mhm. Das ist auch weg. Warum schmeißt du ihn nicht raus? Ich darf nicht. Warum nicht? Weil er noch keine 25 ist. Darf man erst einen Sohn rausschmeißen, wenn er 25 ist? Die haben mir vom Jugendamt gesagt, er soll da hinkommen und Jugendhilfe beantragen. Das wird er nicht tun, weil er natürlich, er sieht keinen Grund. Er sagt immer, er will sich Arbeit suchen und dann ausziehen, aber es passiert irgendwie überhaupt nichts. Du bist dir sicher, dass das so ist, dass du ihn nicht rausschmeißen darfst? Ich habe mir das nachgefragt und die haben mir das so gesagt. Das ist für die ein Kostenfaktor, ne? Wenn er alleine wohnt. Es ist billiger, wenn er bei mir lebt. Aber die müssen die Situation doch sehen, dass du mit einem Kriminellen zusammen wohnst und dass die Kriminalität dadurch noch gefördert wird, indem er da im gemachten Nest sitzt. Ja, vor allen Dingen, weil ich auch ein bisschen Angst habe wegen dem jüngeren Sohn. Genau, und den Jüngeren könnte er noch mit reinziehen. Das muss das Jugendamt doch alles berücksichtigen. Ja, ich habe es also schon mehrmals versucht. Wir haben da so eine Sachbearbeiterin. Also ich bin zu ihr gegangen, da war er noch nicht volljährig, weil ich Hilfe wollte. Mhm. Irgendwie... Ich weiß es nicht. Es geht einfach nicht. Man kann mit dieser Frau kein vernünftiges Gespräch führen. Ja. So eine Thematik hatten wir diese Woche schon mal auf einen anderen Bereich bezogen. Du bist ja den ganzen Tag mit ihm zusammen. Ich sehe ihn kaum, weil er also nachts meistens unterwegs ist oder seine Freundin ist da. Mhm. Und dann tagsüber schläft er. Aber du machst alles für ihn. Du wäschst die Wäsche? Nee. Du machst das Zimmer sauber? Nein. Nee. Aber dann verkommt der doch wahrscheinlich völlig, oder kümmert er sich schon um sowas? Nee, das macht er. Wenn seine Freundin kommt, muss das Zimmer ja aufgeräumt sein. Und wie ist so die Stimmung zwischen euch? Schwierig. Es wird also immer schlimmer. Streitet ihr denn viel? Nein, ich spreche ihn überhaupt nicht mehr an. Ich stelle ihm keine Fragen mehr. Wenn er mir was von selber erzählt, ist es gut. Wenn nicht, lässt das. Weil ich weiß eh nicht, was davon ist jetzt gelogen. Mhm. Und was ist die Wahrheit? Das kann man einfach bei ihm nicht mehr unterscheiden. Was würde er denn machen, wenn du sagen würdest, pass mal auf, hier ab 1. April ist Schluss, ich will, dass du ausziehst. Was wäre dann? Er würde erstmal sagen, dann bist du deinen Sohn ja jetzt los. Den Bösen. Dann würdest du sagen, ja, dann bin ich ihn los. So will ich auch keinen Sohn, wie du bist. Was wäre dann? Ich weiß es nicht. Würdest du es übers Herz bringen? Das ist, glaube ich, auch mein Problem, dass ich einfach Angst habe. Und das weißt du, das weißt du. Das mag sein. Der spielt auch mit dir. Ich glaube, dass der dich wirklich ausnutzt, dass der deinen guten Willen oder ein gutes Herz all die Jahre schon ausgenutzt hat und dadurch in diese Misere auch reingeschlittert ist. Ja. Weil man ihm keine Grenzen gezeigt hat. Ja, das mag sein. Mhm. Das ist ja auch schwierig, wenn man jetzt sich vorstellt, man setzt ihn vor die Tür und er weiß nicht wohin. Ja, ich weiß, das ist schon sehr schwierig. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, du züchtest da weiter einen oder fütterst weiter einen Kriminellen durch. Und wer weiß, was er noch alles anstellt demnächst. Ja, wir haben also schon genug gehabt. Letztens hat ein Polizist hier gestanden, der wollte ihn schon mitnehmen. Ne? Mhm. Andererseits besteht natürlich auch die Gefahr, wenn er aus der Wohnung raus ist, dass es dann noch schlimmer wird für ihn. Das ist das Dilemma für eine Mutter jetzt in deinem Fall. Ja, ich glaube, damit habe ich also mittlerweile abgeschlossen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mir egal ist, mhm. aber es wäre einfach schön, wenn er weg ist. Es ist einfach so. Hast du denn wirklich in der Tat Sorge, dass er den Kleinen irgendwie mit reinzieht in diese Welt? Ja, das kann ich nicht so sagen. Er ist ja erst 8, aber er bekommt natürlich viel mit. Mhm. Und beide Söhne sind so ein bisschen schnell aufbrausend, das haben sie vom Vater. Und der Ältere ist also doch öfter mal ein bisschen laut. Ist er schon mal gewalttätig dir gegenüber geworden? Er hat mal vor mir gestanden, aber das ist schon Jahre her. Er hat mich also noch nie irgendwie angepackt. Mhm. Er hat aber das eine Mal den Kleinen, er war am Telefonieren, der Große, und der Kleine hat irgendwie mit mir gesprochen und hat ihn geschlagen. Da bin ich sofort dazwischen gegangen und also da war ich wirklich sehr böse. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass er das nochmal tun würde. Mhm. Aber so diese ganze Art, dieses ganze Umfeld, man ist so gestresst, man ist genervt. Ja, natürlich, das ist ja ganz klar. Wenn du so nah und über so nah mit ihm lebst und über diesen langen Zeitraum das so mitbekommst, ist das eine permanente Belastung und ein permanenter Stress. Ja. Ich finde auch wirklich, dass das die beste Lösung wäre, wenn er raus ist, ja, wenn er rauskommt. Das sehe ich auch. Wir werden uns jetzt mal im Hintergrund schlau machen, ob das wirklich so stimmt, was die Sachbearbeiterin dir da gesagt hat. Ob es nicht auch Ausnahmeregeln gibt, wie in vielen Fällen. Und ob du doch nicht eine Handhabe hast. Das wäre das Beste für uns. Ja? Ja. Dann verspreche ich dir, dass wir dich gleich zurückrufen werden. Nicht gleich in der nächsten Minute, aber im Laufe der nächsten 20 Minuten, sagen wir so. Okay. Liebe Tanja, dann meldet sich bei dir nachher mein Psychologe, der Peter. Ich hoffe, dass wir dir gleich ein bisschen helfen können. Ich würde es dir sehr wünschen und die beste Lösung, glaube ich, auch, dass er rauskommt. Ja, das denke ich auch. Ja. Gut, du legst auf und wir melden uns später. Okay, danke schön. Tanja, ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Und hier ist Gunda. Gunda ist 53. Hallo, Gunda. Hallo, Domian. Ja. Hallo Gunda. Aufregend. Und ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu können. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ich bin ein nächtlicher, begeisterter Nachtfan. Ja. Es geht eigentlich um das Thema Wasser von gestern. Ah ja, da hattest du auch zu angerufen. Du hast jetzt angerufen. Ja, nee, gestern hatte ich schon angerufen. Ah ja. Jetzt hat mich jemand zurückgerufen und ich bin ganz überrascht, aber ich finde das ganz toll. Ja. Bei mir ist das Wasser das Thema, dass es sich in meinem Körper einlagert. Das Wasser lagert sich in deinem Körper ein? Ja. Wo überall? Ja, man nennt das die Krankheit ein Lipödem. Bei mir ist es ein kombiniertes Lipolymphödem. Mhm. Das heißt, das Lipödem ist eine ganz spezielle Ödemerkrankung, die genetisch auch mitbedingt ist. Ja. Auch hormonell und vieles weiß man noch nicht. Erklär mir mal, damit ich mir so eine Vorstellung machen kann, wo das Wasser bei dir überall ist. Ja, in den Beinen lagert sich das ein. Mhm. Man kriegt also riesendicke Beine. Man ist auch bekannt, dass das manchmal Reiterhosen sind. Mhm. Man Menschen manchmal sieht, meistens betrifft es Frauen, also zu 90%, ja, die einen ganz großen Hintern bekommen, ja, sag ich mal. Hast du das so auch? Hast du das auch? Ja, habe ich auch. Ja. Und es betrifft meistens die unteren Extremitäten. Aber bei mir ist es so, dass es über den ganzen Körper sich entwickelt hat. Ach, du also hast, auch an den Oberarmen. Du hast die Wasserablagerung auch in den Oberarmen? Ja. Also im Prinzip dann am ganzen Körper? Ja. Wie viel wiegst du denn? Ich wiege 260 Kilogramm. 260 Kilogramm? Ja. 260 Kilogramm? Der liegt... Liegen diese 260 Kilogramm hauptsächlich an den Wassereinlagerungen? Sie kombinieren sich auch mit Fettanteilen. Dadurch, dass ich mich in den letzten Jahren immer weniger bewegen kann. Ich habe sicherlich auch ernährungsmäßig erstmal ein bisschen falsch gemacht. Mhm. Aber es ist so, dass der Körper dieses immer extremer einlagert. Das Interessante bei mir ist ja, die meisten, also übergewichtige Menschen, waren ja schon als Kind dick. Mhm. Ich war bis 30 schlank. Ach. Ja. Ganz, ganz schlank. Ganz schlank. Ich habe allen Sport gemacht. Ich bin Ski gefahren, Abfahrtski, ja, Langlauf, Walking, Wandern. Ich bin begeistert in der Natur gewesen. Und es schlich sich so ein. Wie schlich es sich ein? Schlich sich das Wasser kombiniert mit dem Fett ein? Oder warst du zuerst ein bisschen dicker und dann kam das Wasser? Ja, ich war erst ein bisschen dicker, mhm, dann kam das Wasser Und man wird erstmal rein auf Adipositas behandelt, weil die Ärzte das vielfach gar nicht erkennen. Und es ist heute auch noch sehr schwierig. Und es wird häufig gesagt, ach, sie sind einfach dick. Und man wird häufig, ich sag mal, auch diskriminiert. Ja. Die essen einfach zu viel. Isst du denn auch noch viel nach wie vor? Ich, bitte? Isst du auch viel nach wie vor? Gar nicht. Gar nicht mehr? Nein, ich war 2008 in einer Klinik in Bad Bodenteich über 9 Monate und da hat man auch mein Essen umgestellt. Ich bin auch Diabetikerin. Das heißt, du lebst im Prinzip eigentlich von der Ernährung sehr gesund. Kann man das so sagen? Ich bin sogar, ich habe ja vorher Insulin gespritzt. Ja. Und Insulinspritzen bedeutet, da kommt man kaum noch weg. Das schaffen viele nicht. Ja. Und ich habe 700 Einheiten gespritzt. Wer das weiß, der weiß, dass das unglaublich viel ist. Das heißt, du isst von den Kalorien sehr wenig pro Tag. Ja, und ich habe es geschafft, von dem Insulin runterzukommen. Ich nehme nur noch Tabletten und habe beste Blutwerte. Das ist natürlich, also, das ist natürlich toll. Aber ja. ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, dass du 260 Kilo wiegst bei welcher Körpergröße? 1,88. Du bist aber eine große Frau, muss man sagen. Ja, ich bin, ja, das kommt jetzt noch was dazu. Und zwar mein Arzt, der letzte Arzt, der vermutete auch, eben weil ich bin eine Hermaphrodite. Ah, das erklär uns nochmal. Ja, das ist, meint, ich bin eine Pseudohermaphrodite, so empfinde ich mich auch. Das heißt, ich habe am Anfang als Mann gelebt. Also ein Mischwesen, kann man sagen, ne, zwischen Mann und Frau. Ja, genau. Ah. Und man nennt das Klinefelter-Syndrom. Also kommt da noch eine ganz andere Problematik dazu. Ja, die war schon, weißt du, von der Jugend an, als Kind diskriminiert worden. Das war, ja, Ende der 60er Jahre, kam ich an die Schule. Ich wusste nicht, wer ich eigentlich bin. Was hast du denn heute für Geschlechtsmerkmale? Ja, ich habe, also mein Geschlechtsmerkmal ist also so, dass es sehr verringert ist. Es ist genetisch sozusagen so, dass auf dem XY-Chromosom noch ein kleines Chromosom aufsitzt. Das ist sogenannte Pseudohermaphroditis, also nicht die echte. Ja, da habe ich schon mal von gelesen. Aber wie sieht es aus? Wie ist es am Körper? Wie sieht es aus, wenn man dich anschaut, wenn du... Ja, also ich habe einen Hoden, aber keinen Penis mehr. Der Penis hat sich alleine zurückentwickelt? Ja, ich habe mich nicht männlich genügend entwickelt. Ja. Und damals wusste ich nicht, wohin. Ich habe immer geträumt, dass ich doch ein Mädchen sein möchte. Und ich war alleine und es war so in 70er Jahren, meine Pubertät war grausam. Ich hatte keine Kontakte, keine Freunde. Ich habe auch eine schlimme Schulzeit hinter mir. Das heißt, zu dieser, sage ich mal, seelisch-psychischen Problematik ist jetzt diese schwere Erkrankung auch noch hinzugekommen. Ja. Oder gibt es da sogar einen Zusammenhang? Vermuten manche. So hast du es gerade angedeutet, ja. Und da rief ja jemand an, der sprach auch von der Histaminintoleranz. Habe ich auch. Und eine Laktoseintoleranz. Dieses viele Wasser, was du in deinem Körper jetzt mit dir herumträgst, mit 260 Kilo, kann man da gar nichts medikamentös machen, dass das Wasser abgeleitet wieder wird? Man gibt mir keine Entwässerungstabletten, weil die wirken nicht genügend auf diese Organe. Also das sind ja wirklich, es wachsen bei mir richtig Zellen. Krankhafte Zellen. Das ist jetzt nicht mit Krebs zu vergleichen. Die bilden sich und die gehen nicht mehr weg. Das heißt im Klartext, man kann dir keine Medikamente geben, damit du das Wasser verlierst. Nein, nur was man machen kann, ist manuelle Therapie, eine intensive Lymphdrainage. Aber wohin fließt das Wasser denn dann? Ja, dann muss ich auf Toilette. Ach, dann musst du auf Toilette. Ich unendlich Wasser lassen. Ich kriege auch meine Beine gewickelt, die sind total gerötet. Aber ich kriege ja auch, ich habe Pflegestufe 2. Ich bin auch schwer behindert. Also kannst du dich überhaupt alleine in der Wohnung noch bewegen? Kaum, nur an 2 Stöcken. Ja. Gehe ich hier hin und her. Kannst du alleine zur Toilette gehen? Nein, ich muss dann immer anrufen, ich habe ein Handy umhängen. Ich wohne im Haus meiner Eltern. Mhm. Und ja, das Verrückte ist ja, damals hat man schon gesagt, ich habe ja dann aufgrund gesellschaftlichem Druck geheiratet. Mhm. Und eine Frau. Eine Frau. Ja, mhm. Genau. Aber du hattest doch kaum einen Penis, dann konntest du auch gar nicht mit der Frau schlafen. Ja, aber durch die Hormone hat sich etwas entwickelt. Das ist jetzt durch den Weglassen der männlichen Hormone wieder zurückgegangen. Ach, verstehe. Mhm. Witzig, sowas. Mhm. Ja? Ich habe männliche Hormone gespritzt bekommen. Damals hat ein Urologe zu mir gesagt, ich spritze dich jetzt zum Mann. Mhm. Dann hat mir Testosteron gespritzt über viele Jahre. Und tatsächlich ist da der Penis etwas größer geworden, hat sich entwickelt. Nicht? Und du konntest ja, auch, konntest du auch mit der Frau schlafen? Funktionierte das? Ja, ein bisschen schon. Nicht? Aber also, es war nicht deine Welt und auch nicht dein Ding. Nein. Du wolltest und willst lieber eine Frau sein. Dadurch heißt, nenne ich dich ja auch nicht Günther, sondern Gunda. Gunda. Gunda, genau. Früher Gundolf und habe auch eine offizielle Namensänderung, also mhm. Personalausweis steht mein weiblicher Name. Mhm. Ich musste da zu Gutachtern gehen. Ja, das ist ein langes Programm, ne, was man da absolvieren muss. Langes Programm. Gunda, zu der Erkrankung, dieser Wassererkrankung, die du hast, das klingt ja sehr dramatisch, wie du mir das beschrieben hast. Hast du Angst um dein Leben, dass du daran stirbst? Ja, das ist so. Das Problem wäre zum Beispiel Ersticken. Mhm. Ich muss engmaschig untersucht werden. Und das Problem ist halt auch Lungenentzündung zu kriegen, mhm. weil man immer liegt. Man muss sich eigentlich bewegen. Mhm. Und ich kämpfe jeden Tag darum, auch dass ich vernünftig behandelt werde. Mhm. Hast du denn? Und man wird sehr stark auch durch Kassen diskriminiert. Ich nenne jetzt nicht einen Namen, mhm. aber ich war selbstständig früher, mhm. habe mich also privat versichert mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Und seit 2005 klage ich gegen diese Versicherung. Mhm. Und die meint, ich hätte mich absichtlich dick gegessen, würde in Rollstühlen rumsitzen, wirklich. Boah, ist das krass. Wenn man solche Geschichten hört, da könnte man wirklich vor Zorn platzen. Also wirklich. Du scheinst ja nun wirklich ein sehr schwer kranker Mensch zu sein. Und seit 2005 klagst du und die müssen doch nur einmal bei dir vorbeikommen, dann sehen die, was los ist. Aber hier, Domian, es kommt niemand bei mir vorbei. Mhm. Wir sitzen irgendwo in Büros, mhm. war nur einmal vor Gericht, mhm. da sehe ich dann den Anwalt, die haben ja diese Kassen, die haben ja Anwälte. Mhm. Die erste Deckplatte ist nur voller Anwälte. Mhm. Ja, klar. Da ist man natürlich als Kunde oder als Versicherter ziemlich schwach aufgestellt. Ja. Liebe Gunda, jetzt läuft mir ein bisschen meine Zeit weg. Ich finde das wahnsinnig interessant und auch schön, mit dir zu reden. Ich wollte auf einmal diese Problematik, die sehr selten bekannt gemacht, mhm. einfach mal schildern. Ja. Auch meinen Kampf. Ich will leben. Das höre ich, weißt du, ich höre das wirklich aus deiner Stimme raus. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Du bist eigentlich hätte es mich auch nicht gewundert, wenn du jetzt sehr niedergeschlagen wirken würdest, aber du wirkst kampfeslustig. Genau. Mhm. Weißt, ich bin froh, dass ich mich zu mich selbst bekannt habe. Das ist wichtig. Das Allerwichtigste im Leben. In 2008 habe ich das gemacht. Mhm. Ich kam in die Klinik und die Chefärztin war Fachärztin für Transsexualität, mhm. ohne dass das bekannt war. Mhm. Ein Zufall. Sagt, du bleibst hier und du stellst jetzt hier dein Leben um. Ich habe das in der Klinik gemacht und so begeistert waren die alle, sehr die gut. mich bitten, du bist jetzt wirklich authentisch, sagten viele zu mir. Die kannten mich vorher als Mann. Das hilft natürlich dann auch ganz gut, mit dem schweren Schicksal umzugehen, wenn man zumindest diese Grundlage so geschaffen hat, nämlich die eigene Identität gezeigt hat. Und Domian, ich sage dir, ich bin jetzt ich. Also das ist mein Glück. Das freut mich sehr. Gunda, ich freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ich wünsche dir von Herzen, dass es irgendwie doch besser geht und vor allen Dingen, dass diese Krankenkasse das anerkennt und dass du von der Seite auch eine Unterstützung noch bekommst. Ich habe auch viele nette Menschen, die mir helfen. Und Domian, ich danke dir, dass du mit mir gesprochen hast. Sehr gerne. Ich liebe deine Sendung. Ich jeden Abend macht es mir Freude, mhm. dir in meinem Spezialsessel zu liegen, dir zuzuhören, wie du Menschen hilfst, auf eine ganz ungewöhnliche, aber tiefgreifend menschliche Art. Ich danke dir sehr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Gunda, und wünsche dir von meiner Seite aus alles, alles Gute. So, Mian, weiter viel Erfolg. Dankeschön. Kraft, Gesundheit. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören, Domian. Tschüss, tschüss. Und jetzt machen wir weiter mit Martin. 47. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Guten Morgen, Martin. Um was geht's bei dir? Ja, meine Ehe ist nach 13 Jahren eher gescheitert. Nach 13 Jahren? Ja. Wann ist die gescheitert? Vor einem halben Jahr. Ja, warum? Ich kann es nur also denken. Also meine Frau hat ein Spiel gespielt, ein Online-Spiel gespielt und hat dann sich ihren Kreis da so aufgebaut und hat dann dort in dem Spiel jemanden kennengelernt und hat sich dann irgendwie dann mit ihm dann wahrscheinlich privat dann irgendwie auf einer Ebene dann unterhalten und hat mir dann nachts um 11 im Beisein meiner Kinder, wo ich dann also gemerkt habe, dass zu Hause auf einmal nichts mehr so ist wie früher. Ja. Und ich bin morgens aus dem Haus gegangen, bin abends nach zurückgekommen und die Wohnung hat genauso ausgesehen, wie ich sie morgen verlassen habe. Und nachts, ich gehe zwischen 9 und 10 Uhr ins Bett, weil ich morgens um 5 Uhr raus muss und habe dann auf einmal gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Bin dann nachts um 11 wach geworden, bin ins Bad, war auf Toilette gewesen und habe dann aus dem Wohnzimmer dann Gelache gehört und... Also mal langsam jetzt. Die Wohnung hat so ausgesehen... Das heißt, sie hat gar nichts gemacht in der Wohnung, das meinst du damit? Ganz genau. Mhm. Und dann bin ich praktisch, ich bin dann nachts wach geworden, bin in auf Toilette, bin ins Wohnzimmer und hab dann... Und sie hat gespielt? Hab mich dann vor meine Frau hingesetzt, links und rechts haben meine Kinder gesessen und hab gesagt, sag mal Nicole, irgendwas stimmt doch hier nicht. Also nochmal zur Klarstellung, sie hat endlos gespielt, sie hat gespielt ganz und genau. Hat mit einem der Spieler auch privat gechattet. Ja. Und hat die sich dann mit diesen Menschen auch schon getroffen gehabt, privat? Das weiß ich nicht, weil ich tagsüber unterwegs bin. Und dann habe ich mich vor ihr hingesetzt. Ja. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Nicole, irgendwas stimmt doch hier nicht. Mhm. Und meine zwei Kinder von 14 und 12 haben dann neben ihr gesessen. Mhm. Und hat meine Frau mir nachts um 11 Uhr gesagt, ich kann dir genau sagen, was nicht stimmt. Ich liebe dich halt und will die Scheidung. Ach. Nachts um 11. Wie aus der Pistole geschossen? Wie aus der Pistole geschossen. Wie lange hatte sie vorher dieses Online-Spiel gespielt? Ich vermute mal am halben Jahr oder so. Ich habe dann meine Uniform angezogen, bin zu meinem Bruder gefahren. Deine Uniform? Welche Uniform? Meine Arbeitsuniform. Ach so. Hm. Bin dann zu meinem Bruder gefahren. In der Nacht? Ja. Hm. Und habe dann mit ihm geredet. Und er hat dann gesagt, geh doch zurück und schlaf auf der Couch. Mhm. Dann habe ich auf der Couch geschlafen, bin am Dienstag dann auf die Arbeit gegangen, bin abends nach Hause gekommen und habe dann abends in der Küche versucht, mit ihr einen Dialog zu führen und habe dann halt auch gesagt, ja, wenn du gehen willst, kann ich dich nicht halten, aber lass die Kinder entscheiden, wohin sie wollen. Mhm. Und dann hat die Lisa gesagt, sie will zur Mama und der Lukas hat gesagt, er will zum Papa. Jetzt machen wir mal einen Schnitt und gehen mal in die Jetztzeit, heute. Ja. Wo ist die Frau heute? Heute ist es so, sie wohnt bei ihren Eltern unter dem Dach. Und sie hat Kontakt mit diesem neuen Mann? Nein. Nein? Nein. Das weißt du sicher? Das weiß ich sicher. Wo sind die Kinder? Die Kinder sind bei ihr. Beide sind bei dir? Ja. Hat sie das nochmal unterstrichen, dass sie definitiv mit dir nicht zusammen sein will mehr? Ja, ganz genau. Sie hat mir einen Brief an dem Tag, zwei Wochen später, bin ich von der Arbeit, ich habe dann wieder eigentlich zu ihr einen ganz guten Draht gehabt, so wie ich mit ihr rede. Mhm. Und bin dann an Pfingsten, habe ich sie von der Arbeit angerufen, habe dann gesagt, ja, hör mal, wir machen was mit den Kindern, mal rausgehen, mal was anderes sehen und so weiter. Hm. Und sie sagt, ja, ist ja auch alles so wieder in Ordnung und so. Und bin dann abends nach Hause gefahren und bin 5 Minuten von mir, aber hätte bei einer Bäckerei sein müssen. Ich fahre auf den Parkplatz, und guck so in die Bäckerei rein und ich merke, die ist ja gar nicht da. Ich gehe in die Bäckerei rein. Was sollte sie in der Bäckerei? Sie arbeitet. Ach so, sie arbeiten müssen. Mhm. Und dann greift die Angestellte oder den Tresen, wirft mir den Schlüssel zu und sagt, du brauchst gar nicht mehr nach Hause zu gehen, die sind schon lange weg. Aha. Hat sie dir auch ins Gesicht gesagt, sie liebt dich nicht mehr? Ja. Ja. Wie oft hast du jetzt mit ihr noch Kontakt? Gar nichts mehr. Gar nicht mehr? Nein. Kommen die Kinder mal ab und zu vorbei? Nein, die Kinder sind 200 Kilometer von mir entfernt. Also die Frau ist ja auch 200 Kilometer von dir entfernt? Richtig. Und wie soll das jetzt weitergehen? Die Kinder wollen doch bestimmt auch mal dich besuchen. Die Kinder wollen nur in der Ferie zu mir. Und ich bin auch jetzt nicht finanziell in der Lage, dass ich die Lohnklasse ja gewechselt habe, die Kinder 2 oder 3 Wochen praktisch zu unterhalten. Ja. Also die Kinder wollen auch nur in den Ferien zu ganz dir? Genau. Die haben das auch gesagt? Ja, sie hat sie so strukturiert, dass sie eigentlich einmal im Monat gar nicht an den Rastplatz fahren will, weil sie will gar nicht, dass ich hochkomme ans Elternhaus, um die Kinder zu holen. Sie sagt, wir treffen uns am Rastplatz und da gebe ich dir die Kinder und dann bringst du die wieder. Wie lange darfst du sie dann behalten? Ja, nur in den Ferien. Aber ich kriege ja auch nicht immer Ferien waren ja noch nicht so viel im letzten Halbjahr. Ja, richtig. Aber also über Weihnachten jetzt zum Beispiel, waren Weihnachtsferien. Waren die ganzen Weihnachtsferien bei dir? Nee. Wie lange waren sie bei dir? Nur in den Sommerferien. Ja, aber da warst du noch gar nicht getrennt. Das ist erst ein halbes Jahr her, hast du gerade gesagt. Doch, das war so, in den Sommerferien waren sie bei mir gewesen. Das war vielleicht ein paar Monate vorher gewesen. Aber in den Sommerferien waren sie bei mir gewesen. Die letzten. Also seid ihr schon fast ein Jahr jetzt getrennt? Ein Dreivierteljahr. Okay. So. Das ist jetzt hart für dich. Das ist absolut hart für dich. Hängst du denn noch an dieser Frau? Nee. Nee? Nee. Was ist dein Hauptproblem? Ja, die Frage ist halt, wie siehst du das? Wie sehe ich was? Wie siehst du meine Situation? Naja, also zunächst mal, wenn du an der Frau nicht hängst, ist gut, dass ihr getrennt seid. Offensichtlich habt ihr euch dann wirklich nichts mehr zu sagen gehabt und das war keine Ehe mehr. Sie wollte dich nicht mehr und offensichtlich du sie ja auch nicht mehr. Ich sag noch mal so, ich hab mit der Frau mich nicht gestritten. Und das kam ja für mich, wissen Ja, okay, aber du vermisst sie jetzt auch nicht sonderlich. Ja gut, ich sag mal so, du hast 13 Jahre mit jemandem gelebt, der dir einen Brief hinlegt, dass sie vor 10 Jahren weggehen wollte. Okay, aber du hast gerade gesagt, dass du sie nicht sonderliches vermisst und es ist auch gut, dass sie weg ist. Das ist richtig, wenn eine so zu mir ist. Natürlich. Was mir jetzt nur sehr zu denken gibt, ist die Lage mit den Kindern. Ich finde, das muss ordentlich geregelt werden. Ja, die sind ja auch nicht mehr die... Das ist aber nicht der Fall. Wenn sie oben die Kinder über diese geraume Zeit ständig beeinflusst und so praktisch so strukturiert, dass die Kinder praktisch am Ende sagen, du meinst, die oben die Umgebung bei den Eltern, wir wissen, dass der Vater einmal in der Woche mit uns anruft, das langt uns. Ich hab mir meinen Kindern nichts vorzuwerfen. Die äußern auch wirklich nicht den Wunsch, dass sie öfter zu dir wollen. Nee, ich kann mir das heute nicht erklären, warum, wieso nicht. Hm? Die sind, was hast du gesagt, 12 und 14? Richtig. Ja, da sind die ja schon, da kann man ja schon klar sagen, was man will. Ja, und ich wüsste gar nicht, was ich gemacht habe. Nun kann das ja, muss oder kann das ja noch als gerichtlich geklärt werden mit dem Besuchsrecht. Ja, aber mit 14 dürfen die Kinder selber entscheiden, ob sie zu mir wollen oder ob sie nicht zu mir wollen. Da kann man übergerichtlich entscheiden, was man will. Ich sag mal so, entweder es kommt jemand freiwillig zu mir, natürlich kann man das über das Gericht klären. Ja, du musst die Situation jetzt erstmal so hinnehmen, wie sie ist. Ja. Und ich wende, wie ist denn die Stimmung, wenn du da mit deinen Kindern zusammen bist? Ja gut, ich höre praktisch ein Kind, was 14 ist und spricht wie ein Erwachsener. Weil wenn ich meine Tochter höre, höre ich praktisch meine Frau drauf reden. Das heißt, du hast den Eindruck, dass sie so gehirngewaschen wird von deiner Frau, dass sie gar nicht die Kinder eine eigene Meinung mehr haben. Ja, so sieht's aus. Mhm. Weil ich meine Kinder gar nichts gemacht habe. Schwierige Lage, sich dazu zu positionieren, finde ich auch sehr schwierig, in der Tat. Traurig und schwierig. Ja. Weil es ist ja nicht normal, Domian, es ist ja nicht normal, dass meine Tochter zwei Wochen vorher, ab dem Montagabend, wo meine Frau mir gesagt hat, dass ich jetzt eine Lebensentscheidung will. Mhm. Es ist ja nicht normal für eine Tochter. Mhm. Ich komme zwei Wochen darauf, bis zu Pfingsten komme ich zwei Wochen nach Haus. Und meine Tochter guckt mir in die Augen und weiß, in zwei Wochen sind wir weg. Mhm. Das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal und das ist in der Tat eine schwierige Lage, wie man sich da korrekt verhält an deiner Stelle. Wir werden uns Gedanken machen, jetzt im Hintergrund, was wir dir auch unter psychologischen Gesichtspunkten klug da empfehlen können. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir werden dich gleich nochmal anrufen. Ja. Das machen wir gerne, Martin. Alles Gute wünsche ich und du legst bitte auf. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja. Und ich bin verbunden mit Bernhard, der ist 22, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Bernhard, um was geht's? Hallo. Um was geht's? Ja, und zwar, ich hab vor ein paar Wochen deine Sendung gehört und da war ein Anrufer, der hat erzählt, wie er seine Zeugnisse gefälscht hat, Arbeitszeugnisse, Praktikazeugnisse und so weiter. Gefälscht hat? Und ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, natürlich. Er hat jedenfalls ein ganz schlechtes Gewissen und so weiter und es hat ihm alles furchtbar leid getan. Mhm. Und ich habe eigentlich dasselbe gemacht, oder ich mache dasselbe, seitdem ich ungefähr 15 bin und angefangen habe mit Photoshop zu experimentieren. Ich fälsche Busfahrkarten, Zeugnisse, Karten fürs Schwimmbad, Eintrittskarten für Veranstaltungen. Du fälschst auch Zeugnisse? Ich fälsche auch Zeugnisse. Mhm. Was für ein Zeugnis hast du oder welche Zeugnisse hast du schon gefälscht? Also es ist so, ich habe ganz normal meinen Realschulabschluss gemacht, alles legitim. Dann bin ich auf eine weiterführende Schule, wo ich Fachabitur gemacht habe. Das hast du wirklich gemacht? Das habe ich wirklich gemacht. Mhm. Den Studiengang, den ich dann allerdings haben wollte, den konnte man nur mit normalem Abitur machen und das hätte zwei weitere Jahre gedauert. Mhm. Und da habe ich mir dann das Zeugnis gefälscht. Also für die allgemeine Hochschulreife hast du das Zeugnis gefälscht? Genau, also ich habe das Fachabitur habe ich wirklich und das Allgemeine habe ich in Photoshop gemacht. Und studierst jetzt irgendwo? Ich habe studiert, ich bin fertig. Studium auch ehrlich abgeschlossen, also ehrlich und legal, ohne Fälschung. Was war das für ein Studium? Das war Studium der Medieninformatik. Ja. Also das Studium hast du schon abgeschlossen, war aber ein kurzes Studium dann, bis 22? Ja, ich habe Realschule relativ früh fertig gemacht. Ich bin früh eingeschult worden, mit 15. Mhm. Realschule fertig gemacht, dann Berufskolleg ein Jahr, dann zwei Jahre das normale Fachabitur. Ich kriege gerade hier den Hinweis, dass du aus den USA anrufst. Du lebst in den USA. Ich lebe jetzt in den USA, ja. Also und du hast diese Fälschungen in den USA vorgenommen oder in Deutschland? Nee, in Deutschland alles. Also ich bin gebürtig in Deutschland und ich habe eben nach meinem Abschluss an der Uni, nach meinem Bachelor, einen Job bekommen. Mhm. Und dadurch, dass ich auch ein Visum hatte schon, hatte ich die Möglichkeit eben auch eine Stelle in den USA anzunehmen. Und aber all die anderen Sachen, die du immer noch fälschst, was du gerade erzählt hast, das machst du jetzt in den USA? Jule? Also du hast doch gerade gesagt, dass du noch viel mehr Sachen fälschst. Bahntickets und weiß ich was. Also du machst es jetzt immer noch. Das mache ich jetzt immer noch. Ich habe es auch gerade in der Redaktion erzählt, ein kleines Beispiel hier in den Staaten. Bekommt man zum Beispiel mit einer Military ID, das ist quasi, was alle Militärangehörige haben, also Bedienstete beim Militär, bekommt man Rabatt in allen möglichen Läden, Supermärkte, Bekleidungsketten und so weiter. Und so eine Military ID habe ich mir zum Beispiel gefälscht. Weißt du, ich habe den Eindruck, dass du mir das noch mit einer geschwollenen Brust erzählst, mit einem gewissen Stolz. Ich finde es zum Kotzen, was du da machst. Andere Leute bemühen sich um ihre Schulabschlüsse, arbeiten, sind fleißig und du fälschst und findest das noch toll. Also ehrlich gesagt, ich muss dazu sagen, ich habe das nie oder ich habe das selten aus finanziellen Gründen gemacht. Also die 5%, was weiß ich, die ich da irgendwie Rabatt bekomme oder die gesparte Busfahrkarten oder sowas. Ja, warum machst du es denn dann? Aber du machst es für deinen Vorteil. klar, es ist klar, man hat einen finanziellen Vorteil, will ich gar nicht abstreiten. Ja, und du hast den Vorteil gehabt, dass du ein Studium zum Beispiel deinen Studienplatz bekommen hast für das Fach, wo andere noch 2 Jahre hätten lernen müssen. Was ist denn das für eine Weltsicht und was ist das für eine Verhaltensweise? Wie denkst du denn über dich selbst? Ehrlich gesagt, also lass mich das gerade noch zu Ende sagen. Ich möchte dazu sagen, also es ist nicht aus finanziellen Gründen, sondern mehr, es war für mich immer so der Anreiz, der Reiz, was zu tun und zu schauen, ob ich damit durchkomme, ob ich quasi ein System überwinden kann. Ja, aber es ist doch kriminell, was du machst. Es ist genauso, als wenn jemand mehrfach versucht, irgendwie eine Bank zu berauben und es klappt und klappt und er versucht auch, ob es funktioniert oder irgendwelche anderen kriminellen Machenschaften unternimmt. Das ist doch kriminell, was du tust. Du betrügst, du bist ein Betrüger. Domian, guck mal, ich hab dieses Fachabitur gemacht, ganz ehrlich, ja. Es hat mich 2 weitere Jahre gedauert, bis ich ein normales Abitur habe. Ja, das müssen andere Leute auch machen. Klar, das müssen andere Leute auch machen. Es war auch dumm von mir, dass ich nicht gleich das Normalabitur gemacht habe. Aber Domian, ganz ehrlich, 2 Jahre nochmal Abitur machen, für was, dass ich, und ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir sehr sicher, dass ich das auch so geschafft hätte. Da nutze ich lieber meine Fähigkeiten, die ich habe, die nicht jeder hat, Photoshop-Kenntnisse, ich habe wochenlang an diesem Zeugnis gesessen. Also das dann heißt, nutze ich doch meine Kenntnisse und verschaffe mir einen Zeitvorteil. Das heißt, du hast überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein. Wie gesagt. Nein, du hast kein Unrechtsbewusstsein. Kein sehr großes, nein. Ich glaube, du hast überhaupt keins. Ich glaube, du bist völlig, völlig kaltschnäuzig und ziehst deine Sache durch. Und wenn du da geschickt bist auf diese Art und Weise, wirst du es immer wieder machen. Ich kann nur meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass die Amis dich packen. Ich finde es wirklich völlig unter aller Sau, was du mir da erzählst. Wenn sich alle Leute so verhalten würden, die Welt ist schon so kompliziert genug. Es wäre Lug und Trug. Sag mal. Bitte? Sag mal, wenn du zum Beispiel irgendwo, sagen wir, du bist 16, was weiß ich, und du bekommst irgendwo mit 15 einen freien Eintritt, so. Und dann sagst du, okay, ich bin 15, bekommst den günstigen Eintritt, den freien Eintritt, irgend sowas, ja. Und genauso mache ich das, ja. Ich verschaffe mir einen kleinen Vorteil. Hör mal, ich will dir mal sagen, wir haben uns hier in Deutschland alle wahnsinnig aufgeregt über Herrn zu Guttenberg. Das ist genauso einer wie du oder du bist genauso einer wie der. Mhm. Alle Leute haben zu Recht sich empört darüber, dass er sich falsche Federn an den Hut schmückt und wirklich betrogen und belogen hat. Genauso machst du das auch. Aber Domian. Und, nee, nicht aber. Alle anderen Leute, es gibt tausend ehrliche junge Leute um dich herum, die sich um die Sachen bemühen und die Zeit investieren, Geld investieren, um dahin zu kommen, wo du hinkommst. Du bist ein Betrüger. Also den Gutenberg-Vergleich lasse ich auf keinen Fall durchgehen. Ja, du bist ja schlimmer. Also um Gottes Willen, er ist bei weitem schlimmer. Er hat sich einen Doktortitel mehr oder weniger gefälscht. Würde ich dir auch zutrauen, so wie du drauf bist. Also ich arbeite sehr wissenschaftlich und ich bin ehrlich gesagt, also sowas würde ich nie machen. Ich schlimm genug. Einen Doktortitel oder einen Professortitel. Ja, weiß ich nicht. Schlimm genug, dass du scheinst ja ein Talent zu haben, dass du dieses Talent nicht auf ehrliche Basis stellst, um damit erfolgreich zu sein. Warum hast du mich eigentlich angerufen? Was hast du von dem Gespräch erwartet? Ich wollte einfach nur sagen, dass ich den anderen Herrn, der hier vor ein paar Wochen angerufen hat, bei ihm war es, glaube ich, extremer. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, er hatte gar keinen Abschluss und hat sich dann bis zum Abitur vorgefälscht. Ja, ja, okay. Was wolltest du sagen? Und ich meine, bei mir, wie gesagt, mein Studium ist ehrlich abgeschlossen. Das Einzige, was ich... Ja, wir wiederholen uns. Was wolltest du sagen? Ja, das Einzige, was ich auf dem Bildungsweg gefälscht habe, war mein Abitur. Jedenfalls, ich rufe an. Ich weiß nicht, warum er sich so dafür geschämt hat, ehrlich gesagt. Achso, du wolltest sagen, dass du auch so einer bist und du dich eben nicht schämst. Ich finde, du solltest dich was schämen und ich finde, dass du ein hundsmiserables Vorbild für alle anderen jungen Leute bist. Und jetzt machen wir mal Schluss und ich sag Tschüss in die USA. So, Jessica, 30 Jahre alt. Morgen Jessica. Morgen Domian. Um was geht's bei dir? Ja, mein Mann und ich haben vor 8 Monaten ein Pflegekind aufgenommen, was in Dauer auch bei uns leben wird. Entschuldigung, vor 8 Monaten? Ja, genau. Ja. Wie alt ist das Pflegekind? Die ist jetzt 3 geworden. Mhm. Und ich kann manche Leute nicht verstehen, die sagen, naja, wir bekommen kein eigenes Kind, da möchte ich keins adoptieren und auch keins zur Pflege nehmen, weil es nicht meins ist. Weil, also mein Mann und ich müssen feststellen, in den 8 Monaten, man merkt das gar nicht mehr. Also wir sitzen am Tisch und sagen, oder ich habe schon zu ihr gesagt, ich sage, das machst du wieder ein Papa. Ja? Wie sagt Mama und Papa zu uns? Mhm. Von daher kann ich die Leute gar nicht verstehen. Das Kind wird bei euch bleiben? Ja. Ja. Die Eltern sind drogenabhängig. Ja. Die haben noch 2 andere Kinder und die sind auch für Dauer weg. Mhm. Habt ihr denn es auch sehr oft versucht, oder hast du oft versucht, dass du schwanger wirst? Wir hatten eine künstliche Befruchtung und eine Fehlgeburt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir wollen erstmal ein Kind eine Chance geben, ein schönes Zuhause zu haben. Ja. Und wenn sie sich dann komplett hier eingelebt haben, haben wir gesagt, probieren wir es nochmal. Mhm. Und wenn es nicht klappt, dann würden wir aber den gleichen Weg nochmal gehen. Mhm. Weil es leider genug Kinder gibt, die kein schönes Zuhause haben. Also Jessica, du sprichst mir völlig aus der Seele. Ich finde das absolut gut, was ihr da macht, und ich sehe das ganz genauso und stehe immer mit fragenden Augen vor den Leuten oder auch hier in der Sendung, wenn die Leute erzählen, dass sie wie viel mal versucht haben, künstliche Befruchtung durchzuführen, das hat nicht geklappt. Und dann sage ich auch immer, warum, es gibt so viele arme Würmer überall, warum holt ihr euch denn nicht ein Kind? Das ist doch wunderbar, dann sein Kind aufwachsen zu sehen. Und dann sagen die Leute immer, nein, das ist nicht mein eigenes und das ist nicht mein Fleisch und Blut. Und ich kann das nicht verstehen. Ich finde es gut, was ihr macht. Wir haben Bekannte getroffen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Und dann hieß es dann nur, ihr habt ein Kind? Ja, haben wir. Weil das ist einfach unser Kind. Und sie sieht uns auch wirklich ähnlich. Ne, das ist ein Zufall. Aber ich, es ist einfach unser Kind. Mhm. Die sagt Mama, Papa zu uns und zu meinen Eltern sagt sie Oma und Opa und zu den anderen sind ihre Tanten. Ne? Mhm. Aber das ist, ja. Das ist ein Pflegekind, sagst du? Ja. Mir ist jetzt nicht ganz klar, warum adoptiert ihr das Kind nicht? Na, weil die Eltern es noch nicht zur Adoption freigeben. Werden sie es denn freigeben zur Adoption? Kann sein, ja. Weil das wäre dann das Optimalste, wenn das Kind dann wirklich ganz bei euch wäre und für immer. Nein, das ist auch so immer für uns. Bitte? Das ist auch als Pflege für immer bei uns. Ach so, als Pflege auch für immer. Ja, so, ja, es ist eine Dauerpflege, weil sie ist 3 und sie ist seit diesem Jahr im August, wäre sie 2 Jahre raus. Ja. Und wenn ein Kind länger als das halbe Leben aus der Familie ist, ach so. Nicht zurückgeführt. Ach so. Und sie hat Auflagen, die sie noch nicht bewältigt hat. Und dann wird sie das Kind nicht zurückkriegen. Welche? Also wirklich keine Kinder zurück. Ah ja, welchen Vorteil hätte es für euch und für das Kind, wenn es adoptiert wäre? Nur, dass sie unseren Nachnamen trägt. Ach so, das ist der einzige Vorteil letztendlich. Ja. Also wir dürfen schon eigentlich alles entscheiden. Mhm. Wir entscheiden, dass sie getauft wird jetzt und solche Sachen alles. Also das ist nur der Nachname. Gibt es denn auch Leute im Umfeld oder in der Familie oder nähere Freunde, die das auch genauso sehen, wie ihr das seht? Die hinter uns stehen. Mhm. Alle. Alle. Also wir haben vorher mit allen gesprochen und die stehen alle hinter uns. Mhm. Natürlich gibt es auch welche, aber das sind jetzt nicht die engsten Freunde, die sagen, nee, kann ich nicht, das ist nicht mein Kind, dann kann ich so ein Kind auch nicht annehmen. Aber was würdest du den Leuten erwidern, wenn jetzt jemand, eine Mutter, eine junge Frau vor dir steht und sagt, nein, ich will das Gefühl haben, dass es wirklich von mir ist, dass es, wie gesagt, mein eigenes Fleisch und Blut ist. Was würdest du dieser Frau oder so einem Paar erwidern? Na, dass es nicht immer damit zu tun hat, ob ich das Kind zur Welt gebracht oder 9 Monate im Herzen getragen habe, sondern es liegt daran, dass ich es jetzt im Herzen trage und dass das Kind einem das Glück gibt, Mama und Papa zu sagen und zu sehen, wie es mit dir lacht und mit dir spielt. Ja, und man tut so viel Gutes. Ja, natürlich. Wahrscheinlich, wer weiß, wie es diesem Kind ergangen wäre, wenn ihr nicht da wärt. Nicht gut. Nicht gut. Nein. Ja. Oder es gibt ja auch genügend Kinder im Ausland, denen es wirklich extrem schlecht ginge, wenn sie nicht adoptiert würden. Na klar. Sie war 4 Wochen alt, da ist sie durchs Zimmer geflogen. Mhm. Ihr Bruder, der hat regelmäßig Kopfnüsse gekriegt. Naja. Also von daher. Mhm. Wann werdet ihr es dem Kind sagen, dass ihr nicht die leiblichen Eltern seid? Sie hat alle 4 Wochen Besuchskontakt, 1 Stunde im Jugendamt. Ach so, dann ist sie schon... Das heißt, sie sieht ihre Eltern. Das ist sie schon gewöhnt. Sie sieht immer nur die Vornamen, ne? Mhm. Von den beiden. Mhm. Und wir sind Mama und Papa. Mhm. Und wenn sie wirklich alt genug ist, dann wird sie den Unterschied merken, dass wir, dass wir nicht die Leiblichen sind, aber Mama und Papa sind. Genau. Jessica, sehr schön. Freut mich, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Ich wünsche dir und eurer kleinen Familie alles Gute. Dankeschön, Lohan. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Tobias Helbig, wir melden uns wieder morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Wieder ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Gute Nacht, bis dann. Ciao.